Deutschlandfunk Kultur. Besser essen. Sarah Wieners Speisekammer. Heute Zucker. Kinder haben eine genetische Präferenz für süß. Schon in der 8. Schwangerschaftswoche können Kinder durch die Plazenta süß schmecken. Man hat Experimente gemacht, dass wenn man das Plazentawasser mehr gesüßt hat, dass Kinder gelächelt haben. Und das funktioniert auch, wenn man Bitterstoffe reingeht, dass Kinder tatsächlich schon in wenigen Wochen alten Föten das Gesicht verziehen. Süß ist aber nicht nur eine Präferenz, weil es gut schmeckt, sondern weil süß meint eigentlich reife Früchte, also ungiftig. Viel Energie, hohe Energie und gerade das brauchen Kinder sehr oft. Zucker kann süchtig machen. Alle großen Ernährungsphilosophen sagen, Zucker ist böse. Und ich würde mich da anschließen aus einem ganz einfachen Grund. Zucker ist kein Naturprodukt, sondern ein hochverarbeitetes Produkt, das keinerlei Inhaltsstoffe hat, außer Kohlenhydrate. Zucker ist kein essentieller Nährstoff. Wir wissen, dass Zucker das härteste Material im Körper angreift, nämlich unseren Zahnschmelz. Zucker kann für Bluthochdruck verantwortlich sein, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und natürlich für die Fettsucht. Zucker kann auch auf eine gewisse Art süchtig machen. Es ist sehr, sehr schwer, sich von Zucker von einem Tag auf den anderen zu entwöhnen. Im Gegenteil, eigentlich steigt in unserem Alter die Zuckerration immer mehr. Lebensmittel oder Nahrungsmittel von der Industrie werden immer süßer und wir gewöhnen uns an den Geschmack und vermissen dann etwas, wenn wir den nicht haben. In meiner Stiftung gibt es Versuche, Kindern einen Quark mit Honig und frischem Obst anzubieten oder ein Industrieprodukt, ein Obstquark mit Zucker. Und immer ist es der künstliche Quark, den Kinder bevorzugen, weil sie sagen, das andere ist nicht süß genug. Zucker ist in fast allen Fertiggerichten. Zucker finden wir in fast jedem Fertigprodukt, in der Wurst, im Brot, natürlich in Marmelade, aber auch in Ketchup, in Milchprodukten, in Backwaren und sogar in Brotaufstrichen. Eigentlich nehmen wir doppelt so viel Zucker mit diesen Fertigprodukten auf, als wenn wir uns selber etwas machen oder selber einen Kuchen backen. Zucker versteckt sich in zuckerhaltigen Limonaden, genauso wie in unseren Frühstücksflocken oder in unserem Brotaufstrich. Und das ist das Gefährliche. Das ist Zucker, den wir nicht schmecken und den wir nicht sehen. Es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, Zucker zu vermeiden. Entweder man macht es auf die ganz harte, mit kaltem Entzug, von heute auf morgen, kein Zucker, keine Fertigprodukte, selber kochen. Oder wir minimieren die Zuckerdosis von Woche zu Woche, sodass Kinder das nicht so merken und sich wirklich an den natürlichen Geschmack wieder gewöhnen. Denn Industriezucker gab es über 1,2 Millionen Jahren in unserer Ernährung nicht. Getrocknetes Obst zum Süßen. Es gibt so viele verschiedene Arten von Zucker, die auch andere Namen haben und die uns in die Irre führen auf dem Etikett. Sowas wie Maltodextrin, Gerstenmalz, Vollrohrzucker, Saccharose, Sukanat, Melasse und so weiter, sodass wir gar nicht wirklich oft wissen, ob wir Zucker essen. Also zum einen empfehle ich es, diese Produkte nicht zu kaufen, wenn man das Etikett nicht versteht. Und zum anderen zum Beispiel Honig zu nehmen oder noch besser und noch gesünder getrocknetes Obst zu nehmen. Allen voran die Dattel, die das süßeste Obst ist, das wir kennen. Und Ihr Tipp? Obst enthält auch Fruchtzucker. Das ist aber natürliches Fruchtzucker, von dem unser Stoffwechsel weiß, wie er damit umzugehen hat. Ich mache in der Früh zum Beispiel Grießbrei mit Datteln aufgelöst. Schmeckt wunderbar und süß. Aber man kann auch Kuchen damit machen, zum Beispiel einen Bananenkuchen, ganz ohne Industriezucker. Dazu nimmt man zum Beispiel nur Haferflocken, Vollkornmehl, Rosinen, Nüsse und natürlich zermatschkerte Bananen. Und man hat einen köstlichen, süßen Kuchen. Probieren Sie es mal aus.